Bergen stieg. Hab auf keinen getrotzt und musste Drachen besiegen. Hab das Millennium überlebt und auch die Wirtschaftskrise. Ich weiß, was alle Seiten sind. Ich gehe steifer müde. Und jetzt wollt ihr mir drohen. Allein aus Aktion. Was soll ich tun, was soll ich lassen? Ich hätte die Option. Denkt ihr, ihr steht über mir? Hey, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ich putze mir gründlich den Arsch mit eurem Arbeitsamt. Da bin ich gerne oberflächlich. Da kann sie den Klischee. Kriege, Finke, Lärme, Sauschlag. Allein, wenn ich euch nur seh. Wenn ich euch nur seh. Wird mir schlecht, so schlecht. Ich muss euch kotzen, aber ich. Mir wird schlecht, so schlecht. Mir wird schlecht, so schlecht. Mir wird schlecht, so schlecht. Ich übergebe mich zu Recht. Die Welt ist scheiße und gerecht. Die Welt ist scheiße und gerecht. Die Welt ist scheiße und gerecht. Die Welt ist scheiße und gerecht. Fast ein ganzes Leben lang. Kleine Rente, feuchter Händedruck. Ja, das war ja lang. 40 Jahre in der Firma, mal und kanada. Wie dumm, 40 Jahre mach ich zum Ausgleich. Keinen Finger mehr krumm. Da könnt ihr mir ruhig drohen. Mit einer Sanktion. Was soll ich tun, was soll ich lassen? Ich hätte die Option. Denkt ihr, ihr steht über mir? Hey, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ich putze hier gründlich den Arsch mit eurem Arbeitsamt. Da bin ich gerne oberflächlich. Da kann ich nicht stehen. Kriege, Pickel, Herpes, Ausschlag. Allein, wenn ich euch nur sehe.